Zum 69. Jahrestag der Entwicklung der koreanischen revolutionären Volksarmee zu regulären revolutionären Streitkräften durch den Generalismus Kim Il-sung fand am 7. Februar eine Veranstaltung des Ministeriums für Volksstreitkräfte statt. Der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee, Hwang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, die führenden Kader und Angehörigen der koreanischen Volksarmee nahmen an der Veranstaltung teil. In seinem Referat unterstrich Hwang Byung-so die Entwicklung der koreanischen revolutionären Volksarmee zu regulären revolutionären Streitkräften sei ein glänzender Sieg der Idee und Linie von Kim Il-sung über den Aufbau der regulären Streitkräfte, die er auf der Grundlage der unvergänglichen Soziologie und der Sungun-Idee dargelegt habe. Kim Jong-il habe die Umgestaltung der ganzen Armee getreu dem Kim Il-sungismus zur Hauptaufgabe beim Armeeaufbau gemacht und die Volksarmee zu einer perfekten Armee von Führer und Partei weiter verstärkt und entwickelt. Mit dem unerschütterlichen Willen dazu, die von Kim Il-sung und Kim Jong-il entwickelte Volksarmee ewig zu ihrer Armee zu machen, verteidige und glorifiziere der oberste Befehlshaber Kim Jong-un durch die energische Führung die Verdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il um den Aufbau der Armee.